Einheit 5. Zwischenstopp. Teil 1. Übung 1a. Wir lesen noch einmal das Alphabet. Wir können es aber auch singen. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Oh je, jetzt kenne ich das ABC.